Zum Spaziergang haben sie sich heut gegenseitig aus dem Schrank genommen. Brüchig ist ihr schwarzes Seidenkleid, und der Brosche Feuer ist verglommen. Es ist Herbst, und er im Bratenrock, etwas spiegelnd zwar, jedoch es macht sich, stützt sich auf den schweren Hirschhornstock. Schließlich ist er ja schon über 80. Sie im Glitzermantel, Frontkorsett, Fischbeinstäbchen stützen ihren Kragen, Rabenflügel sind am Hut sehr nett, Zwirnhandschuhe sind nur halb zu tragen. Sie sind wohlgelaunt und dennoch schwarz. Die Gesichter zeigen ernste Falten und um sie der Duft von Mumienharz, Naphthalin, so nannten es die Alten. Und man hört das Stapfen seines Stocks, hinten läuft ein ausgestopftes Hündchen. Sie umtrippeln ein paar Häuserblocks, denn ihr Wahlspruch ist ein Viertelstündchen. Und sie sehen, die Sonne ist noch blank und die alte Zeit das einzig Wahre. Nachher hängen sie sich in den Schrank und sie schlummern wieder 100 Jahre.